Ich dachte noch darüber nach, wie der alte Jäger der Wahrheit über meine Person und meine Aufgabe so nahe kommen konnte. Da sah ich Gibson. Ja, das war er. Und jetzt, wo ich ihn leibhaftig vor mir sah, wusste ich auch sofort, dass ich ihn schon einmal wegen einer anderen Sache gesucht hatte. Damals führte er zwar einen anderen Namen, aber er war es. Und er hatte mich wiedererkannt. Wie der Blitz war er wieder verschwunden. Im Nu hatte ich den Hut auf dem Kopf, warf dem Wirt eine Bezahlung zu und drängte mich durch die Männer hindurch auf die Straße. Zu spät, der Kerl war mir entwischt. Und da er jetzt wusste, dass er verfolgt wurde, würde er vermutlich versuchen, so bald als möglich New Orleans zu verlassen. Ich musste ihn fassen. Nach einer schlaflosen Nacht fiel mir am nächsten Morgen ein Gedicht in der deutschen Zeitung auf, unterzeichnet mit W.O. William Olat? Sicher. Noch heute erinnere ich mich der letzten Strophe dieses Gedichtes. Kennst du die Nacht, die auf den Geist dir sinkt, dass er vergebens nach Erlösung schreit, die schlangengleich sich um die Seele schlingt und tausend Teufel ins Gehirn dir speit? O, halte fern dich ihr in wachen Sorgen, denn diese Nacht allein hat keinen Morgen. Das Gedicht ergriff mich, enthielt es doch den Verzweiflungsschrei eines Menschen, der vergebens gegen seinen Zustand, gegen den Wahnsinn ankämpfte. Ich suchte den Herausgeber der Zeitung auf, erfuhr dort die Wohnung des jungen Olat, raste dorthin und fand das Nest leer. Mr. Gibson hatte mit seinem Opfer bereits die Stadt verlassen. Die Hafenpolizei hatte kläglich versagt, die beiden Gesuchten waren mit einem Schiff mit Namen Delphin entflohen, das nach Quintana bestimmt war. Es sollte vorher nur einmal anlegen, und zwar in Golfston. Ich fand einen schnell segelnden Clipper, der mit Ladung nach Golfston am nächsten Mittag die Anker lichten sollte. Von Golfston aus musste ich versuchen, schnell nach Quintana zu kommen. Es bot sich aber dort nur eine Gelegenheit über dieses Ziel hinaus, nach Matagorda, am Ausfluss des nördlichen Colorado. Trotzdem sollte ich es nicht bereuen, diese Gelegenheit benutzt zu haben. Ich traf nämlich wieder mit Old Death zusammen. In Matagorda musste ich 2 Tage warten, ehe ein Schoner nach Quintana abgehen würde. Ich saß erst mal fest, und Gibson würde einen Vorsprung von 4 Tagen bekommen. Ich suchte mir ein Gasthaus, weil mir nichts anderes übrig blieb, als zu warten. Und gerade in diesem sogenannten Hotel hatte sich auch Old Death einlogiert. Wie immer hatte er seinen Sattel bei sich. Ein gutes Pferd ist überall zu haben, ein guter Sattel aber nicht, meinte er. Bei einem frischen Glas Bier wurden wir vertrauter miteinander. Wenn ich ihm auch noch immer nicht sagte, wer ich eigentlich war, er hielt mich weiterhin für einen Neuling in den Staaten. Ach, tröstet euch mit mir, Sir. Ich sitze auch so nutzlos hier herum wie ihr. Ich wollte zunächst nach Austin hinauf. Aber der Delfin, das Schiff, mit dem ich hier ankam... Ihr fuhrt auf dem Delfin? Da müsst ihr mit 2 Männern zusammen gewesen sein, die mich interessieren. Hier habe ich Ihre Bilder. Ja. Erkennt ihr sie vielleicht? Ja, ganz recht, Sir. Das ist ein Mr. Clinton und sein junger Schützling, Mr. Olat. Clinton? Nein, der Mann heißt Gibson. Aber auch das ist sicher nicht sein richtiger Name. Wisst ihr vielleicht zufällig, wohin sich die beiden gewandt haben, Mr. Death? Ja... Olat hat dem Kapitän erklärt, dass er nach Austin wollte. Dahin wolltet ihr doch auch. Warum seid ihr denn nicht mit dem Delfin weitergefahren? Um euch die Wahrheit zu sagen, Sir, ich konnte mich nicht rechtzeitig von dem guten Bier trennen, das es hier gibt. Ich sah das Schiff gerade noch weit draußen auf dem Wasser verschwinden. Mein Gepäck hatte man mir liebenswürdigerweise auf der Landungsbrücke zurückgelassen. Es wäre besser gewesen, ihr hättet mir schon in New Orleans gesagt, dass ihr hinter diesen beiden Männern her seid. Dann wären sie euch nicht entwischt. Das sah ich allerdings ein. Ich erzählte ihm nun aufrichtig den ganzen Sachverhalt. Und sofort bot er mir seine Hilfe an. Ja. Wenn man nur wüsste, was Gibson eigentlich beabsichtigt oder wohin er Olat schleppen will. Die Gelder, die bisher erhoben worden sind, haben ihn doch schon zum wohlhabenden Mann gemacht. Er könnte doch damit einfach verschwinden und Olat sitzen lassen. Dass er es noch nicht getan hat, beweist, dass er den jungen Mann noch weiter ausbeuten will. Vermutlich wird er nicht in Texas bleiben, sondern so schnell es geht nach Mexiko hinüberwechseln. Ja, richtig. Da hätten wir also nun doch den gleichen Weg. Ja, wenn ihr mich braucht, könnt ihr mich haben.